sitzende Mann, Kerzenlicht und roter Wein. Und doch weiß ich genau, es wird für uns ein Abschied sein. Ich will nicht, dass du gehst, was morgen kommt, ist mir egal. Küss mich und dann tanz mit mir nochmal. Bleib heute Nacht und dann lass es geschehen. Auch wenn wir morgen früh wieder auseinandergehen. Bleib heute Nacht, der Moment ist viel zu schön. Wer weiß, ob wir uns nochmal wieder. Den Rest der Welt. Du und ich jetzt hier, das ist alles, was noch zählt. Lehne dich an mich und abfolge dem Gefühl. Hör auf dein Herz, was es dir sagen will. Bleib heute Yeah.